bin ich wieder ganz tief in die Kiste rein, ha? Aber in die Megakiste. Wir suchen 10 Interpreter. 2 Jahre nach Schwerner. Das war der Mega-Überhammer. Damals. Ja, jetzt möchte ich es wissen. 10 Interpreten. Power Radio. Everybody. Shake your body. Let's go. Shake your body. Everybody. King Tut's Tomb. Let's do it now. Mehr Action. Mehr Power. 0, 1, 3, 8. 8000. Nonstop. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstreich. Darf ich auch mitmachen? Ja, wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Superstar Mega Mix, blasting off right now. This is Radio Regenbogen. Non-Stop Radio. Jetzt habe ich eine Leitung um 23.49 Uhr, den Thorsten aus Sandhausen bei Heidelberg. Thorsten! Grüß dich, Thorsten! Ja, hallo, Charlie. Was machst du am Freitagabend? Außer ja, Radio hören. Außer hören wir deine Sendung an. Wunderbar, da gratuliere ich dir. So, jetzt, wenn du jetzt noch 10 Interpreten hast oder rauskriegst, kriegst du noch eine CD dazu. Also gut, ich probiere es mal. Und zwar war das Cyndi Lauper. 1. Bon Jovi. Ich zähle mit 2. R.E.M. 3. Roxette. 4. Pet Shop Boys. 5. Depeche Mode. 6. Real Life. 7. Trans X. 8. Frankie Goes to Hollywood. 9. Und Softbell. 10. Das stimmt, das ist richtig. Spitzenklasse. Super. Schön. absolut gut. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Wir sind so, jetzt habe ich mal den ersten Tipp für Fasching. Wir sind absolut gut. Ja, hier. Hier ist der Tipp für Fasching. Ja. Soweit. Ich bin da, wird höchste Zeit. Man nennt mich den Techno-Sepp. Und glaubst mir, ich bin kein Depp. Ich bin cool und gedacht, bei mir wird jedes Mädel schwach. Auf geht's, Leib, macht's alle mit. Ja, das ist der Hit. Ich bin der Techno-Sepp. Und mit meinem Techno-Rap mach ich die Sau heraus. Hau ich die Stimmung auf. Ich bin der Techno-Sepp. Und mit meinem Techno-Rap. Nicht gleich schlagen, Nachtschwärmer. Es war nur ein kleiner Vorschlag. Ja, ja. Meine Damen und Herren, da kommt jetzt der Unter. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los? Moment dahin, das ist auf einmal wieder da. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mehr aus, also das habe ich noch nie erlebt. Er nimmt jetzt noch einmal die Stücke unter die Arme, aber mit dieser Zeit, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe die Welt nicht mehr, was sich hier mit uns aufführt. Mensch, was ist? Wo warst du? Ja, ich weiß nicht mehr, da habe ich mir gedacht, ich kann eine Pause machen. Für eine Pause sollte man immer einen guten Grund haben. Okay, okay, macht's euch bequem, gleich geht's weiter. Oh, wow. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Der Zauberzehner. Präsentiert von den Badischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Du hast einen 10-Mark-Schein? Na, dann bist du ja richtig reich. Aber ich, der Zaubermeister, kann dich noch viel reicher machen. Bis zum 1. Februar kannst du bei Radio Regenbogen aus 10 Mark ganz schnell 100 machen. Ja, sogar 1000. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast und mein Zauber funktioniert, dann kannst du sogar 10.000 Mark gewinnen. Also, hör gut zu und hüte deine 10-Mark-Scheine. Vielleicht machen sie dich bald reich. Haha! Der Zauberzehner. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Jetzt wird's heiß, amigos. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. DJ. Auch ganz neu der Song. She Daniel, To Eden heißt er. Remix DJ Quicksilver natürlich. Der steckt gerade überall drin. Der ist gerade der große King. Der DJ Quicksilver. Spitzmäßig. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Na, Schwimmer, jetzt haben wir gleich volle Stunde und dann bin ich aber gleich wieder da anschließend, okay? Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Kurz vor 0 Uhr das Wetter von hier. Morgen Vormittag noch überwiegend neblig, trüb, tags dann auch etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen minus 1 bis 5 Grad, in der Nacht noch mäßiger Frost um minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag erneut Bewölkungsaufzug und nachfolgend Regen, anfangs mit Glatteisgefahr. Am Montag weiterhin Störungseinfluss, das heißt, es bleibt nasskalt. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Im Geiseldrama in Lima gibt es Bewegung. Nach der Freilassung einer Geisel ist Perus Regierung zu Verhandlungen mit den Tupac Amaru-Kämpfern in der besetzten japanischen Botschafterresidenz bereit. An den Gesprächen soll der Botschafter Kanadas teilnehmen. Außerdem soll eine Kommission von Gewehrsmännern in der Nähe des Gebäudes zusammenkommen. Nach der Einigung über den israelischen Teilabzug aus Hebron erwartet Israels Ministerpräsident Netanyahu nun neue Friedensgespräche mit Syrien. In der französischen Zeitung Le Figaro stellte er aber klar, dass aus israelischer Sicht nicht über die von Israel annektierten Golanhöhen verhandelt werden kann. Auch über Jerusalem werde es keine Verhandlungen geben. Nach dem Mord an der 10-jährigen Kim mehren sich die Stimmen für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. In der Bonner Koalition laufen bereits entsprechende Vorbereitungen. Justizminister Schmidt-Jorzig will die Höchststrafe für den sexuellen Missbrauch Minderjähriger von 10 auf 15 Jahre anheben. Die Mindeststrafe soll künftig ein Jahr statt 6 Monate beantragen. Jugendministerin Nolte unterstützt diese Pläne. Die Verteidigung von Peter Graf hat bei ihrem Plädoyer im Mannheimer Steuerhinterziehungsprozess eine milde Strafe gefordert. Eine Strafe sei zwar unausweichlich, sie müsse aber deutlich unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft liegen. Die Ankläger fordern für Graf eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten. Das Plädoyer der Graf-Verteidiger wurde gestern nach mehr als 7 Stunden unterbrochen und wird am Montag fortgesetzt. Die PDS will aus ihrer Oppositionsrolle heraus und ist zu Koalitionen in Bund und Ländern bereit. Die Delegierten des Bundesparteitages nahmen gestern in Schwerin einen entsprechenden Antrag an. Dieser ebnet den Weg aus der ausschließlichen Oppositionsrolle hin zu möglichen Regierungsbündnissen. In Mannheim wurde am Abend Sepp Herberger gewürdigt. Der ehemalige Bundestrainer aus Hohensachsen bei Weinheim wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Bundeskanzler Kohl hielt vor 200 Gästen die Festrede für ihn. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, so Kohl gegenüber Radio Regenbogen. Sepp Herberger ist eine Legende. Sepp Herberger ist für viele aus meiner Generation ein Mann von großer prägender Kraft als Vorbild im Fußball. Ich stamme aus dieser Region, das ist der gleiche Heimatraum. Ist doch ganz klar, dass ich hier bin. Die Mannheimer Adler hatten am Abend die Kassel Huskies zu Gast. Auf eigenem Eis konnten die Mannheimer einen Sieg verbuchen. 3:1 hieß es am Schluss für die Adler. Im dritten Spiel der DEL-Meisterrunde ein deutlicher Sieg für die Mannheimer Adler, obgleich die Partie wenig Glanzpunkte bot. Mitte des ersten Drittels war es der Ex-Mannheimer Anton Grinner, der die Hessen in Führung brachte, kurz darauf aber dann der Ausgleich durch Mario Gehrig nach einem eklatanten Torwartfehler des Kasseler Keepers. Ein ähnlicher Blackout des Schlussmanns brachte den Adlern im zweiten Drittel das 2:1. 5 Sekunden vor Schluss war es dann Rob Smetta, der dem glanzlosen letzten Drittel noch einen Farbtupfer verlieh. 3:1 der Endstand. Uli Flohl, Radio Regenbogen Mannheim. Die Zeit 0 Uhr und 3 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, Lasagne. Charlie, es geht los. 1, 2, 3, El, Ansage. Nachtschwärmer. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? El, Ansage. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Reporte! Oberhalb der Wahnsinnsgrenze. Reporte! Das klingt, als wäre der Feueralarm losgegangen. Ho! Oh! Bis Ihnen der Nachthemdkragen platzt. Eines Schuhverkäufers. Und zwar zu seinen Kindern. Hallo Kerl, was hörst du dir an? Radiowunschkonzert. Man kann sich was für andere wünschen. So? Und wie viele haben sich was für mich gewünscht? 3, genau gesagt. Lonely Boy? Like a Virgin?